Hep, hep, hoch die Tassen! Hey! Hey! Hey! Hey! Kameraden! Rastkohle, Goldkohle! Rastkohle, Goldkohle! Rastkohle, Goldkohle! Rastkohle, Goldkohle! Es gibt eine Drohne, der will nicht total verfallen. Umradest du sie ein und ins Leben tut sie knallen. In Massen sollst du sie genießen und das tue ich auch. Das Resultat macht ein Jahrzehnt ein wunderschöner Bau. Ratskrone, Goldkrone. Ratskrone, Goldkrone. Ratskrone, Goldkrone. Ratskrone, Goldkrone. Früher Morgen steh ich auf, die Uhrzeit 14:30. Ich bin noch stocknüchtern, doch mein Kumpel ist schon fleißig. Die erste Flasche Bier verschwindet flugs in meiner Kehle. Belegt das meinen Körper und später meine Seele. Ja, Ratskrone, Goldkrone. Ratskrone, Goldkrone. Ratskrone, Goldkrone. Ratskrone, Goldkrone. Von Fanta und Cola wird mir auch nicht wohl. Ich brauche Alkohol im Blut, es dann geht es mir gut. Ratskrone, Goldkrone. Ratskrone, Goldkrone. Ratskrone, Goldkrone. Ratskrone, Goldkrone. Ratskrone, Goldkrone. Ratskrone, Goldkrone. Ratskrone, Goldkrone. Ratskrone, Goldkrone.